Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 29 bis 31. Das wichtigste Gebot ist dies: Höre, o Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Gott segne dieses Wort. Gott lieben. In diesem Bibeltext aus dem Markus-Evangelium im 12. Kapitel lernen wir mehr über, was es bedeutet, Gott zu lieben und Gott lieben, was das bedeutet. Und Jesus Christus ist hier als Gott im Fleische und hilft uns hier, das zu verstehen. Im Vers 30 sehen wir, dass wir eben aus den 10 Geboten die ersten 4 hier zusammengefasst haben. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das ist das erste Gebot. Und das zweite ist gleichsam wichtig: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gott segne dieses Wort. Das ist dann im Vers 31, und Jesus sagt uns dann auch eben, dass kein anderes Gebot wichtiger ist als diese beiden. Und hier kommt es darauf an zu verstehen, was das für uns praktisch bedeutet, dass wir, wenn wir zum Beispiel Entscheidungen treffen, dass wir sicher gehen wollen, dass beide diese Gebote nicht in irgendeiner Weise verneint oder unterminiert werden oder kompromittiert werden. Diese beiden Gebote, weder das eine noch das andere, noch beide. Ja, und so könnt ihr mal in die 10 Gebote gehen zum Beispiel und mal gucken, wenn ihr eine Entscheidung zu treffen habt, gucken, ob dann irgendeins der 10 Gebote kompromittiert wird, ja, oder Gefahr steht, irgendwie nicht befolgt zu werden. Und wenn wir also Entscheidungen treffen wollen, ist das wirklich entscheidend, wenn wir in Gottes nach Gottes Willen und seinem Zeitplan uns ausrichten wollen, müssen wir uns diesen Geboten folgen, wie das auch unser Jesus Christus hier schreibt. Und es macht doch Sinn, wenn wir eben als Christen, wir, die wir Jesus Christus folgen als reue Sünder, dass eben, wenn wir verstehen, wer Jesus Christus ist und was er für uns getan hat, am Kreuz für uns gestorben ist, ja, dann ist es vielleicht nicht ganz automatisch, aber wenn es heißt, unseren Nächsten zu lieben, dann bezieht sich das speziell auf andere Christen, ja, also andere Menschen, die Jesus Christus folgen. Und nicht nur sagen, dass sie Jesus Christus folgen, sondern wirklich mit Leib und Seele und Wort und Tat Jesus Christus folgen. Ganz wichtig, es gibt viele, die sagen, dass sie Christus folgen oder Gott lieben, aber wie sich das ausdrückt, das spricht doch ein ganz anderes, stellt sich ganz anders dar, und das kann nicht so sein. Ja? Und mit der Zeit, wenn ihr in der Bibel wachst und in Gottes Wort wächst und tagtäglich in Wort und Gebet euch unterordnet und mit Jesus Christus in eurer persönlichen Beziehung wächst, dann hilft euch der Heilige Geist, spricht euch das in die Herzen. Und der Heilige Geist wird niemals zum Beispiel weder das eine noch das andere dieser beiden Gebote, die Frage nach dem höchsten Gebot, widersprechen. Niemals, in keinster Weise. Ja? Also wenn... Das ist nicht nur als Richtlinie zu sehen, sondern als Anker. Das ist die Basis unseres Glaubens hier, in und durch Jesus Christus. Und es ist entscheidend auch zu verstehen, dass eben Jesus Christus uns das in die Herzen spricht, wie er auch damals getan hat, die Frage nach dem höchsten Gebot. Und lest mal durch, geht mal rein ins Markus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 28 bis 34, Kapitel 12 im Markus-Evangelium, Neuen Testament, Vers 28 bis 34. Und schaut mal, lest mal selber durch, wie, da die Schriftgelehrten und in diesem Gespräch, in diesem Dialog, wie Jesus Christus doch das Herz der Pharisäer, der Schriftgelehrten aufzeigt. Und es sind nicht alle Pharisäer zum Beispiel Christus abgewandt gewesen. Ja? Geht noch mal rein ins Johannesevangelium, Kapitel 3. Jesus spricht mit Nikodemus. Ja, und denkt auch an unseren Bruder Paulus. Ja, Saulus wurde Paulus. Paulus war auch ein Pharisäer, als er Saulus war. Ja. So, also nur versteht, dass wir eben auch wir Gott lieben, dass wir, wo wir uns abwenden vom Bösen und von bösen Menschen und von der Sünde, verstehen wir auch, dass wir nicht alle anderen Menschen als gleich automatisch als Gegner sehen. Nur weil sie einer Gruppe angehören oder zugeordnet sind. Das nennen wir auch Gottes Gnade, denn nur unser Herrgott sieht die Herzen aller Menschen und weiß, wer also zu ihm kommen wird und wer nicht zu ihm kommen wird. Und wir tun gut daran, uns unterzuordnen. Das ist Gottes Gnade und Gottes Souveränität. Das sind Eigenschaften, die nur unser Herrgott hat, unser Jesus Christus. Aber wir, die wir dann Jesus Christus folgen, und der Heilige Geist uns ins Herz spricht und uns ermutigt oder ermahnt, diesem höchsten Gebot hier, also zwei Gebote in eins zusammengefasst, aus dem Markus-Evangelium hier, uns daran zu erinnern und eben nicht alle Menschen irgendwie zu beurteilen. Das steht uns gar nicht zu. Ja? Das macht unser Jesus Christus. Also nehmt euch das auch zu Herzen. Also nur weil jetzt eine Gruppe von Menschen irgendwo in irgendeiner. Ja, in irgendeinem Verein mitmachen, heißt das eben nicht, dass eben alle nun böse Menschen sind zum Beispiel. Ja? Heißt eben auch andererseits nicht, nur weil man irgendeinem Verein zugehört oder zugehörig ist oder irgendeinem Club oder irgendwas, dass das dann irgendwie die Erlösung bewirkt. Das tut es nämlich nicht. Außerhalb, wenn Jesus Christus nicht in den Herzen eines Menschen ist, und die Menschen keine persönliche Beziehung mit ihm eingehen, dann wie gesagt, können wir unsere Identität in Jesus Christus gar nicht wahrnehmen. Ja? Und darauf kommt es an. Also gute Taten allein ohne Jesus Christus bewirken überhaupt nichts. Und das ist ganz wichtig. Also lest da nochmal Johannes, wie gesagt, Johannes Kapitel 14, Vers 6 und Johannes Kapitel 15, Vers 5. Und geht nochmal in den Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8 bis 9. Da steht es eben, dass eben gute Taten alleine, also außerhalb von Jesus Christus, gar nichts bewirken, ja, und keine Erlösung bringen. Lest das mal selber durch, geht mal rein. Und ja, wie gesagt, wir sind sehr dankbar hier, worauf es ankommt, Gott zu lieben. Und wenn wir Gott lieben und wirklich unser ganzen von ganzem Herzen und von ganzer Seele mit allen unseren Gedanken und all unserer Kraft lieben, dann drückt sich das auch so aus, dass wir unseren Nachbarn so lieben wie uns selbst. Es ist vielleicht nicht unbedingt unsere Nachbarn nebenan, wo wir wohnen, aber trotzdem, wir halten uns an die Gebote und besonders wenn wir in einer Glaubensgemeinschaft sind oder wenn wir anderen Christen begegnen oder so, dann werden wir nicht tun, dass wir andere Menschen, dass wir Menschen lieben, wenn das nicht so ist. Und auch wachsam sind Leute, die sagen, dass sie Jesus Christus folgen, aber ihre Taten was ganz anderes bezeugen, dann müssen wir wachsam sein. Da ist irgendwas nicht ganz, da passt das eine nicht zum anderen zusammen. Ja, an den Werken sollt ihr sie erkennen. Ja, also das ist sehr, sehr wichtig, das auch zu verstehen. Also, das hilft, wie gesagt, die Basis ist, Dreh- und Angelpunkt ist die Bibel, Gottes Wort, das Alte und das Neue Testament. Und es zeigt immer, Gottes Wort zeigt immer wieder an jeder Stelle oder an verschiedenster Stelle zu Jesus Christus. Und das ist eben auch unsere Einladung, wir, liebe Jesus Christus, folgen, dass wir verstehen, wer Jesus Christus ist und tagtäglich in uns, in seinem Wort, in und durch ihn wachsen oder beziehungsweise er in und durch uns wächst. Wir lassen Christus unsere Herzen und er tut das dann alles für uns durch die Kraft, durch die Person des Heiligen Geistes. Und lieber Jesus, wir danken dir eben, was es bedeutet, eben Gott zu lieben. Und wir tun gut daran, uns zu fragen, was es denn bedeutet, Gott zu lieben. Ist das in unserem Leben ausgedrückt und wenn ja, wie? Ja? Und wir verstehen, dass wir in Gebet und in Wort tagtäglich zu dir kommen, dass das entscheidend ist und dass wir uns erinnern an deine, Gebote, das wichtigste Gebot hier, aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 29 bis 31, dich zu loben, unseren Herrgott, unseren Herrn Jesus Christus und unseren Nachbarn zu lieben wie dich selbst. Darauf kommt es an. Wir danken dir, Jesus, für diese Wahrheit und dass du uns hilfst, tagtäglich Hürden zu überwinden und vor allem in unserer persönlichen Beziehung zu dir zu wachsen. Das können wir in eigener Kraft nicht tun. Und wir danken dir, Herr Jesus, für all das, was du für uns am Kreuz getan hast. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.